16 Bars! Es kommt eine Bombe auf euch zu! Ey, ist das mein Schwanz in deinem Maul? Die Typen denken sich, an dem Heim bist was faul! Du bist eine Transe im Schlafanzug! Und ich sage dir, Fotze, schlafe gut! Bei meine Kugel fick dich an, El Ghetto 2 und mein Stock in deinem Marsch! Gleit bei! Engel schlitzen deine Tochter zu Tode und ich bitte dich, hasse es in die 10 Gebote! Ja, also das hier ist so das Intro von dem Album. Ich hoffe, das Album wird euch gefallen. Das hier war auch der einzige harte, asoziale Titel, der so dieses asoziale ironisch übertreiben sollte. Ciao.